Auf der englischen Seite sorgen die populären Lieder von Murray Johnson für eine moralische Aufrüstung. Er geht sogar so weit, mit dem Einmarsch von Charlie Chaplin in Berlin zu